sitzen beide vor nem leeren Glas. Der Kopf ist lang schon taub, die Lichter an. Wir haben alle Kippen aufgeraucht, mein allerletzter Schein liegt an der Bar. Es läuft zum dritten Mal der letzte Song, das Leergut klirrt im Hinterhof im Takt. Und keiner von uns beiden traut sich irgendwas zu sagen, ich trau mich in der Stille nicht zu fragen. Kommst du noch mit zu mir? Was haben wir zu verlieren? Es ist schon kurz vor vier, was soll jetzt noch passieren? Kommst du mit zu mir? Hast du noch Zeit? Hast du noch Zeit? Kommst du noch mit zu mir? Was soll uns schon passieren? Ich hab ewig Zeit. Verpasst die erste Straßenbahn, in den Schaufenstern brennt langsam buntes Licht. Stehen wie festgewachsen hier, obwohl wir beide endlos frieren. Meine Lippen sammeln ihren Mut, kapp die Leine, lass der Frage freien Lauf. Meine Zunge löst die Stille auf, kann dir endlich sagen, was ich denk. Kommst du noch mit zu mir? Was haben wir zu verlieren? Schon kurz vor vier, was soll jetzt noch passieren? Kommst du mit zu mir? Hast du noch Zeit? Hast du noch Zeit? Kommst du noch mit zu mir? Was soll uns schon passieren? Ich hab ewig Zeit. Zeit.